im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heute Nacht heißt 2013. Ich möchte gerne mit euch über das vergangene Jahr sprechen. Wie war euer Jahr? Was war das Schönste, was war das Schlimmste oder vielleicht auch, was war das Schrägste, was ihr erlebt habt? Oder vielleicht habt ihr auch etwas erlebt, von dem ihr sagt, das möchte ich niemals, niemals im Leben mehr erleben, was ich in diesem Jahr 2013 erlebt habe. Also ich bin gespannt auf das, was ihr erzählen werdet und wenn ihr zurückschaut auf das vergangene Jahr, Telefonnummer 0800 220 20 50 50, oder das habe ich das tausendmal schon gesagt, oder mailt uns bitte domian@wdr.de. So, jetzt geht's los mit Nina und Nina ist 26. Guten Morgen, Nina. Hallo Domian. Hallo Nina, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Dein Jahr 2013. Ach, das ist gleich weg. Ja, das war überraschend, würde ich sagen. Überraschend? Ich war schwanger und mein Mann hat mich im Januar verlassen. So von heute auf morgen. In wie vielen Monat warst du? Im sechsten. Im sechsten Monat? Das heißt also schon sehr weit fortgeschritten und dann ist der Kerl abgehauen? Ja, richtig. Warum? Wegen einer anderen. Wie lange wart ihr vorher verheiratet oder zumindest zusammen gewesen? Also zusammen waren wir 8,5 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Richtig, genau. Und verheiratet, ja, 4, also nicht ganz. War das euer erstes Kind? Ja. Ja. Wunschkind? Doch. Also jetzt nicht direkt geplant. Wir wollten noch ein bisschen warten, aber ich meine, wir wussten beide, was passieren kann. Und ja, wir haben es drauf ankommen lassen. Das heißt, du hast dann dein Kind als Single auf die Welt gebracht? Richtig, genau. Wie war das? Wie hast du dich gefühlt? Furchtbar. Also das war am Anfang, also weil es kam für mich wirklich wie von heute auf morgen. Also er hat es mir gesagt und am nächsten Morgen ist er ausgezogen. Und es war für mich jetzt echt eine Welt zusammengebrochen. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das finde ich wirklich krass. Am Abend sagen und am nächsten Morgen ausziehen. Richtig, wohin? Nach der Dusche gekommen. Wohin ist er ausgezogen? Zu seiner Freundin. Ach, es gab schon wieder eine neue. Richtig, genau. Ja. Und Lief das schon lange mit der anderen parallel? Hast du irgendwas rausgekriegt? Das weiß ich nicht. Also er hat gesagt, seit November, weiß ich nicht genau. Das ist ja ein Hammer, das ist ja ein richtiger Schock. Ja, das war echt ein Schock. Also ich habe echt gedacht, ich sterbe. Und ich glaube, also dass ich schwanger war, hat mich wirklich gerettet, könnte man sagen. Ach so, du meinst, dass ich das gehalten oder getröstet quasi hat? Ja, auf jeden Fall. Nach dem Motto, ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, als dem nachzuheulen. Ja, also kann man so sagen. Es hat mir mein Leben Sinn gegeben, würde ich sagen. Mhm. Und ja, es ist halt auch so, dass was halt das Schlimmste jetzt ist eigentlich, ist, dass er überhaupt keinen Kontakt zu unserer Tochter möchte. Ich wollte mich gerade fragen, wie war das, als du dann das Kind bekommen hast? Hat er sich denn da wenigstens ein bisschen um dich gekümmert? Nein, gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Er hat mit der Frau jetzt mittlerweile auch schon ein Kind. Seit ein paar Monaten, seit 2 Monaten. Ach so, das auch schon. Das ging aber alles dann Schlag auf Schlag. Mhm, richtig. Er kümmert sich nicht um dieses seine Kind, was ihr gemeinsam habt? Nein, er hat zu mir gesagt, er hätte jetzt seine eigene Familie und da würden wir nur stören. Das hat er so gesagt? Boah, also er hat auch das Sorgerecht freiwillig abgegeben und ja. Hat er das Kind nie gesehen? Also 2-mal. Einmal hat er noch ein paar Sachen abgeholt und einmal vor Gericht bei dem Termin für Sorgerecht. Aber er war überhaupt nie eine Reaktion. Also hattest du das Kind dabei vor Gericht? Genau. Aha. Also sie hat dann draußen gewartet bei einer Freundin, aber sie war dabei, ja. Aber was ist denn das für ein kaltherziger Typ? Du kennst ihn doch so lange. Wie erklärst du dir das? Ich gehe mal davon aus, dass er vorher nicht so war, sonst wärst du nicht so lange mit ihm zusammen gewesen. Nein, gar nicht. Also überhaupt nicht. Er war ganz anders. Ist wie ein anderer Mensch. Also ich kenne ihn überhaupt nicht mehr. Kannst du das erklären irgendwie? Kannst du einen Reim drauf machen? Ich denke, dass viel an seiner Freundin liegt. Also er war noch nie eine starke Persönlichkeit. Er hat sich immer schnell beeinflussen lassen von anderen Leuten. Und er hat sich auch so, also wo ich schwanger war, noch ein paar Mal gemeldet. heimlich oder mir, als sie dann auch da war, eine SMS geschrieben, sie ist ja auch mein Kind und ja, aber also, sobald seine Freundin dann... Hältst du ihn für fremd bestimmt? Ja. Was ihn nicht entschuldigt, sondern was ihn noch mehr schuldig macht, finde ich. Genau, das soll ihn nicht entschuldigen. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Er ist ein erwachsener Mann, wie alt ist er? Richtig, 30. 30 Jahre alt. Als du damals erfahren hast von dem Jahr, dass du schwanger bist, von einem guten Jahr, wie hat er denn da reagiert? Also erst war er schon ein bisschen erschrocken, dass es jetzt doch so schnell geklappt hat. Aber dann, als wir beim Ultraschall zum Beispiel waren, das Herz das erste Mal schlagen sehen haben, hat er geweint. Und das ist ja unglaublich. Und jetzt sag mir nochmal bitte diese Situation. Er sagt dir das abends und er zieht morgens aus. Was hast du an diesem Tag, als er dann ausgezogen ist, gefühlt und was ging in dir vor? Das war so krass. Also das war wirklich, ich bin aus der Dusche raus und ich weiß es noch wie heute, er hat da gestanden mit der Tasche und hat seine Unterhosen gerade reingepackt und ich hatte mir gedacht, was machst du da? Und ja, ich habe dir doch gesagt, ich gehe jetzt. Und dann habe ich gebettelt, dass er bitte da bleibt, dass er uns das Wochenende gibt und nee, er geht da jetzt hin und ja, und dann ist er gegangen und ich stand in der Wohnung und ich habe echt gedacht, ich sterbe. Also ich habe wirklich gedacht, ich kann nicht mehr leben. Ja, das glaube ich. Das ist, aber wenn man das dann denkt, muss man ja irgendwas tun. Ich habe eine Freundin angerufen. Ja. Die kam dann auch gleich. Und ich habe auf der Couch gelegen und das sind Situationen. Halt. Das sind Situationen, wo man denkt, man kann nicht mehr atmen, ne? Richtig, genau. Mhm. Wirklich. Ich habe gedacht, das geht nicht mehr. Das am Anfang war wirklich, das hat so wehgetan, das wirklich körperlich wehgetan. Mhm. Ja. Das Kind ist gesund zur Welt gekommen. Ja. Das ist natürlich ein großes Glück. Das heißt, dass das Jahr 2013 fing mit dem Schock an, dass er sehr dich verlassen hat. Genau. Aber es gab dann auch das große Glück, dass dein Kind gesund zur Welt gekommen ist. Ja, ganz genau. Das Tollste, was es gibt. Wirklich. Also ein überraschendes Jahr, ein Wechselbad der Gefühle. Richtig, genau. Hast du dich denn dann, als es auf die Welt kam, auch so richtig freuen können? Leider nicht, nee. Also es war im Krankenhaus war es ganz, ganz schlimm. Also ich konnte überhaupt nicht fassen, dass er wirklich, also wirklich nicht kommt, nicht mal sein Kind angucken. Und hattest du gehofft, dass er kommt noch? Ja. Also nicht, dass er zurückkommt zu mir, sondern einfach, dass er sein Kind mal anschaut, weil es ist seine Tochter. Mhm. Aber ja, und mittlerweile ist es halt auch so, ich freue mich schon, es ist total schön, dass sie da ist und sie ist so süß und lieb. Aber es ist halt, ja, alleinerziehend ist halt nicht schön und ich denke mir ganz oft, ich habe mir auch halt Sorgen, wie ich es ihr irgendwann mal erklären soll, dass er ihr Geschwisterchen will, aber sie nicht. Das bereitet mir halt wirklich viel Kopfzerbrechen. Was hast du gesagt? Das Geschwisterchen? Welches Geschwisterchen? Ihres. Also dass ich ihr irgendwann erklären muss, das andere Kind liebt ihr Vater, aber sie will er nicht. Achso, das, was jetzt auch mit der anderen Frau gekommen ist, meinst genau. du? Genau. Achso, ja, ja. Ja. Habe ich gerade auch gedacht, wie erklärst du? Ja, ich meine, du wirst es ihr mehr oder weniger, wenn sie etwas älter ist und es begreifen kann, du musst dir die Wahrheit sagen, was das für ein Typ ist. Damit sie sich gar keine Illusionen von ihm. Ich würd das Kind nicht groß. Ja gut, wenn sie klein ist, würde ich ihr das natürlich nicht sagen. Aber irgendwann, wenn sie mal kapiert, dann soll sie auch wissen, was für ein, ja, ich will das jetzt nicht ausfallen werden, was für ein Typ ihr Vater ist. Richtig, ja, aber das ist halt. Das entschuldigt gar nichts, wenn er auch keinen Bock mehr auf dich gehabt hat und auf die Beziehung, aber um das Kind passiert, muss. Da gibt es Tausende, wenn das passiert, aber das sehe ich auch so. Deshalb habe ich halt echt Angst davor. Das ist eine große Last für einen Menschen, so aufzuwachsen, glaube ich, oder das zu wissen. Ja, ich würde mir da jetzt noch nicht so einen Kopf machen, Nina. Freu dich, dass das Kind da ist, dass es gesund ist. Lebt ein gutes Leben miteinander und das wird sich schon finden. Du wirst ja mit der Zeit auch eine größere Distanz zu den Dingen haben und wirst vielleicht auch entsprechend bessere Worte finden. Du bist ja jetzt immer noch, eigentlich auch immer noch verletzt. Ist ja auch klar, natürlich. Wenn man so lange zusammen war. Du hast auch noch keinen neuen Partner. Nein. Mann, Nina, es tut mir leid und trotzdem freue ich mich für dich, dass du ein gesundes Kind hast. Also, genau, so ist das Leben. Und das wird eingebrannt sein bei dir für immer, wenn du das Jahr 2013 ins Gedächtnis rufst. Ne? Ja, mit Sicherheit. Das glaube ich. Kann man nicht vergessen. Schön, dass du angerufen hast und alles Gute von Herzen für dich und deine kleine Tochter. Dankeschön. Schöne Weihnachten. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das ist ja die letzte Woche vor unserer Weihnachtspause. Wir haben morgen und übermorgen noch Sendung. Übermorgen allerdings nicht mehr im Fernsehen. Da gibt es die lange Willy Brandt-Nacht und da haben wir gerne den Sendeplatz für den großen Willy Brandt freigemacht. Da sind wir aber im Radio zu hören bei 1 Live. Moritz ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Moritz. Hallo. 2013. Ja, genau. Wie war's? Im Ganzen war es nicht sehr ereignisreich, aber ich bin Lügenkönig 2013 geworden. Was ist das denn? Lügenkönig 2013? Wer verleiht denn so einen Titel? Der wird verliehen beim Zamunischen Lügenduell auf der Nordkorn. Auf der Nordkorn, was ist das? Ja, also Con steht für Convention. Ja. Ach so. Es ist hauptsächlich in erster Linie Spiele-Convention. Es sind auch sehr viele Spieleverlage da. Mhm. Aber es sind auch Literaturverlage vertreten, hauptsächlich im Science-Fiction- und Fantasy-Bereich. Verstehe. So, und wie kommt's da mit dem Lügen zustande? Ja, also eben zu dem Fantasy-Bereich gehören auch die Zamonien-Romane von Walter Mörs. Ja. Und die im ersten Band eingeführte Nachtschule wurde dann vom Verlag als Internetseite realisiert. Mhm. Wird mittlerweile von einem Verein betrieben. Mhm. Und ja, im Grunde ist das bloß ein Ort, an dem man sich trifft und sich eine zamonische Identität zulegt. Aber du musst ja jetzt auch was Bestimmtes gemacht haben, um Lügen. Ja, ja. Lügen. Und da veranstalten wir eben als Vertreter Zamoniens das Lügenduell auf der Nordkorn. Ja. Und wie läuft das? Wie macht man das? Ja, also die Teilnehmer, die sich vorher gemeldet haben, sind natürlich alles Leute, die auch in der Nachtschule angemeldet sind. Ja, natürlich. Sitzen auf Stühlen hinten auf der Bühne und der Moderator ruft sie einzeln auf und lässt sie ihre Geschichten erzählen. Ach so. Das Publikum ist aufgefordert, am Ende entsprechend zu applaudieren, je nachdem, wie es ihm gefallen hat. Und anhand der Lautstärke findet dann die Bewertung statt. Das, was man für Geschichten, diese Geschichten, die ihr erzählt habt, die habt ihr euch einfach so frei ausgedacht? Also wir haben natürlich die schon vorbereitet, also jeder für sich quasi. Also du hattest die Struktur, hattest du schon im Kopf. Ja, genau. Es war nicht auf Knopfdruck, dass die gesagt haben, zu dem und dem Thema denkt er jetzt mal ad hoc eine Geschichte aus. Sowas nicht. In der Vorrunde schon. Ah ja, ja, das ist natürlich da anspruchsvoll. Da gab es ein vorgegebenes Thema, aber die Vorrunde war auch nicht wichtig, da konnte man noch nicht ausscheiden. So, dann sitzt du da auf der Bühne, wie groß war das Publikum? Ja, also mal sehen, das ist in der Aula der Schule, in der die Nordkon stattfindet. Also, es war voll, also wirklich voll. Also da reden wir von 20? Leute werden das drin gewesen sein. Wie viel, 300? Was? 300 oder was? Nein, 200. 200, gut. So, dann hast du deine Geschichte erzählt. Nur so ein Stich, zwei, drei Stichworte. Um was ging es in der Geschichte? Es waren ja, wie gesagt, es gab ja mehrere Runden. Aber ich habe da meine zamonische Figur verkörpert. Mhm. Skelch der Erste, Stollentroll und Wissenschaftler. Und einer handelte zum Beispiel davon, wie ich die Drogenprobleme Zamoniens lösen will, indem ich eine bessere Droge erschaffe. Ah ja, aber es war dann ja fast eine schriftstellerische Leistung, die du dann mündlich vorgetragen hast. So kann man es ja sagen. Ja, genau. Ja, also Lügen klingt vielleicht ein bisschen negativ. Es war ja eine Fantasieleistung, so kann man es ja sagen. Ja, die Bezeichnung stammt auch wieder aus dem ersten Zamonien-Roman, Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Im vorletzten kompletten Kapitel, am Schluss kommt ja noch eins und dann noch ein halbes, komischerweise. 13,5 Leben. In dem ist Blaubeer selbst Lügengladiator in Atlantis und da kommt auch die Sache mit dem Bewertung nach Applauslautstärke und alles her. So, jetzt bist du es geworden. Ja. Was hat das für Folgen? Gibt es da ein Preisgeld zum Beispiel? Geld gibt's nicht. Also Geld gibt's keins. Es gibt so ein paar Fanartikel. Achso, und Ehre natürlich. Ja, jede Menge. Also wenn ich die Seite hat, also die Nachtschule hat sowas wie ein kleines Forum und sowas wie ein Chat. Also wir nennen es intern nicht Chat, wir nennen es Raucherecke. Die Raucherecke ist ausdrücklich kein Chat, aber technisch gesehen ist es einer. Aber dann könntest du doch, wenn du so fantasiebegabt bist, könntest du doch eigentlich auch schreiben, Fantasy schreiben. Das tue ich auch. Das tust du auch. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Ich bin ja jetzt nicht hier, um Werbung zu machen. Nein, nur um ein bisschen zu erzählen. Ja. Ja. Also ich habe zwei Bücher geschrieben tatsächlich, arbeite an weiteren. Das ist sehr toll. Und der beste Lügner des Jahres 2013. Genau. Moritz, danke, dass du angerufen hast und viel Erfolg als Schreiber. Ja. Kann man ja, wenn man da gut einsteigt, kann man ja, ja sehr groß werden, auch viel Geld verdienen, wenn man den Erfolg hat. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 2013, ihr Lieben, wie war euer Jahr? Ich möchte gerne mit euch zusammen auf euer Jahr zurückblicken. Wie war dieses 2013? Was wird euch wohl später, wenn ihr an dieses Jahr denkt, so zuerst in Erinnerung kommen? Was war das Schönste, vielleicht das Schlimmste und Traurigste, aber vielleicht auch das Schrägste und Abgefahrenste? Erzählt mir darüber. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Hier ist Marita. Marita ist 66. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Marita. Ich habe also innerhalb von 6 Wochen meinen jüngsten Sohn und meinen Mann verloren durch Tod. Innerhalb von 6 Wochen? Ja. Wie alt ist dein Mann geworden? Mein Mann ist 71 geworden und mein Sohn ist 42 geworden. Waren beide schwer krank gewesen? Mein Sohn hat also schon jahrelang unter Atemnot gelitten und der lebte in Bamberg und ist dann ins Krankenhaus gegangen und dann wurde seine Lunge punktiert und dann hat man festgestellt, dass er eine Lungenfibrose hat. Mhm. Schwere Erkrankung. Ja, und dann ist er in die Uniklinik Erlangen gekommen. Mhm. Und da haben wir ihn ein paar Mal besucht, aber er war schon im künstlichen Koma und hing an der künstlichen Lunge. Und dann ist er am 1. Juni ist er dann gestorben. Ist er zuerst gestorben und dann dein Mann? Ja. Ja. Und 6 Wochen später ist mein Mann gestorben und der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und hat aber nichts gemerkt. Ach, das heißt, als dein oder euer Sohn gestorben ist, hat er noch gar nichts von seinem Krebs gespürt? Nein, ja, das hat er nicht gewusst. Und er hat das nur festgestellt, er hat plötzlich 12 Kilo abgenommen. Mhm. Und dann hat wohl eine dieser Metastasen den Gallengang verstopft und ist halt knallgelb geworden. Mhm. Und daraufhin hat unsere Hausärztin ihn ins Krankenhaus geschickt. Mhm. Und dann ist er operiert worden. Und dann hat man festgestellt, dass er voller Metastasen war. Und ist, also montags ist er operiert worden und am Samstag ist er gestorben. Und ich bin aber dann bei ihm gewesen, bis er gegangen ist. Mhm. Und ich kann also nur noch positiv denken, weil ich jedes Ding, was mir passiert, ist für irgendwas gut. Und den beiden ist ein langer Leidensweg erspart geblieben. Mhm. Dennoch, Marita, also erstmal mein herzliches Beileid und mein Mitgefühl. Das ist ja nun doch ein heftiger Schicksalsschlag, wenn man hintereinander zwei so nahe Menschen verliert. Das ist richtig, ja. Das ist ja nur jetzt auch noch gar nicht so lange her. Du versuchst positiv zu denken, das sagt man ja immer so. Aber wie verkraftet man das so die ersten Wochen danach? Ja, das ist Alleinsein, das ist ein bisschen blöd, ne? Aber ich habe noch einen Sohn, der ist also älter, der ist 47. Und der wohnt allerdings nicht in Oldenburg, der wohnt in Rheinweg. Und der ist also ganz liebevoll eigentlich zu mir und ist verheiratet. Und da werde ich dann auch Weihnachten verbringen. Mhm. War deinem Mann klar dann in der Endphase, dass er sterben wird müssen? Er hat es nicht gesagt, er hat es bestimmt gewusst. Denn es ist ja so, wenn man auf die Welt kommt, man hat ja sein Ablaufdatum schon eingestempelt. Das ist jedenfalls mein fester Glaube. Mhm. Und man merkt es auch, wenn man stirbt, aber er hat es nicht gesagt. Vielleicht wollte er es dir gegenüber nicht sagen, um dir das Leben nicht schwer zu machen. Das ist richtig, aber was sagt man, wenn der Partner sagt, ich muss sterben, dann sagt man, jo, irgendwann wirst du sterben. Man glaubt es ja nicht, dass das so dicht davor ist. Ne? Bist du denn eine gläubige Frau? Doch, ich glaube ganz fest an Gott und deswegen bin ich dem lieben Gott ja auch so dankbar, dass er diesen beiden so einen langen Leidensweg erspart hat. Das, wenn du das so sehen kannst und das so tief empfindest, ist das sehr tröstlich. Ja. Diese Sichtweise hilft dir auch über den großen Verlustschmerz hinweg. Stimmt. Ja. Wie hat denn dein Mann den Tod des Sohnes empfunden? Ja, wie hat er den empfunden? Also unser Sohn war ja in der Uniklinik in Erlangen und man hat versucht, noch eine Lungentransplantation zu machen. Und als das nicht geklappt hat, da war meinem Mann klar, dass unser Sohn irgendwann sterben würde. Ne? Und mein Mann ist aber ein ganz ruhiger Typ gewesen. Also der hat nicht so seine Gefühle so doll zeigen können eigentlich. Ne? Und als dann dein Mann auch so schwer krank wurde und dir klar war, dass er sterben wird. Also das wusste ich nicht. Das wusste ich also bis zum letzten Tag nicht. Ich habe also immer noch gedacht, er würde es irgendwie schaffen, weil ich ja nicht wusste, dass er voller Metastasen war. Aber wer hat dir das denn hinterher gesagt? Ich habe am Freitag, also freitags bevor er gestorben ist, habe ich mit der Ärztin gesprochen, die ihn operiert hat. Und da war auch mein ältester Sohn dabei. Und die hat ihm erzählt, als sie ihn aufgemacht haben, war er voller Metastasen. Ne? Ja. Und deswegen konnten sie an dem Krebs gar nichts machen. Sie haben also nur eine erhaltene OP gemacht. Ja. Er hätte damit weiterleben können, aber es hat also nicht geklappt. Ja. Naja, und als ich freitags dann weggegangen bin von ihm, dann habe ich ihn auch noch gefragt, was ich den anderen Tag mitbringen soll. Und dann hat er gesagt, 1,5 Millionen. Also das waren seine letzten Worte. Und ich finde, er hat seinen Humor bis zum letzten Atemzug eigentlich behalten. Wie 1,5 Millionen, war so ein Witz, dass er so viel Geld mitbringt. Ja, so ein Witz, ja. Aber dennoch, als er dann gestorben ist, bricht da nicht über einen eine Welt zusammen, dass man sagt, warum ich schon wieder? Nee. Ich mache seit 10 Jahren, oder seit mehr als 10 Jahren mache ich Reiki. Und da denke ich über den Tod ganz anders. Wie denkst du denn über den Tod? Der Tod gehört zum Leben dazu. Und jeder weiß, dass er irgendwann von der Welt kommt. Er weiß aber, man weiß ja nicht wie und wann. Das stimmt allerdings. Ja. Was glaubst du denn, wo dein Mann und dein Sohn jetzt ist? Also auf jeden Fall geht das Leben weiter. Tod ist das nur nicht zu Ende. Ich bin fest des Glaubens, dass die Seele sich einen neuen Körper sucht. Ja. Und dass man schon öfter hier auf dieser Welt gewesen ist. Ja. Wenn du so in diesem Glauben so gefestigt bist, dann gehe ich mal davon aus, dass du vor deinem eigenen Tod auch keine Angst hast. Nö, absolut nicht. Wahrscheinlich nur Angst, wie wir alle, natürlich vor Leid, ne? Vor langem Leid. Ich sage immer, ich möchte gerne 100 Jahre alt werden, knackig frisch wie heute und dann kann ich weitergucken. Ja. Mensch, Marita, wenn du so eine Einstellung, da kann man dich drum beneiden. Aber das kann man aber doch lernen. Was nützt es einem, wenn man negativ denkt? Ja, ich glaube, das kann man nicht lernen. Das kann man lernen. Ja, wenn man zum Beispiel diesen Glauben nicht hat, den du hast, dann ist das alles schon komplizierter. Das ist richtig, aber wenn man das übt, das positive Denken, und man stellt irgendwann fest, das klappt, dann geht das auch. Ich glaube, das ist eine Typfrage. Man kann sich so ein bisschen vielleicht in eine gewisse Richtung bewegen, aber umkrempeln kann man sich als Mensch kaum. Naja, aber vielleicht bin ich auch ein Glückskind, weil ich am Freitag den 13. geboren bin. Haben wir ja diese Woche wieder, ne? Freitag den 13. Ja, das ist mein Geburtstag, Freitag den 13. Jetzt auch im Dezember? Ja. Ah, guck mal, dann bist du auch ein Schütze. Ja, ich bin ein Schütze. Bin ich auch. Ja, wann hast du Geburtstag? Am 21. Ah. Ja, das ist der letzte Schütze. Am 21. ist das doch ein Schütze oder ist das schon ein Steinbock? Nee, ist der letzte Schütze. Der letzte Schütze? Ja. Das ist ja kurios. Jetzt lachen wir beide miteinander und du hast mir sowas Trauriges erzählt. Aber dann soll es so sein und dann ist es auch gut so. Lachen ist viel wichtiger als sich ärgern. Ich kann mich auch nicht mehr ärgern. Wenn ich über Dinge mich ärgern müsste, kann ich sogar schon lachen. Marita, ich beneide dich sehr für deine Lebenshaltung. Ich hätte sie gerne. Ja. Ich find's toll. Und deswegen möchte ich den anderen Leuten eben sagen, sie sollen positiv denken. Ist alles viel leichter. Tja. Ich sag's nochmal, wenn es denn so einfach wäre. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Weihnachten mit deinem Sohn. Ja, danke gleichfalls. Wünsche ich dir auch schöne Weihnachten. Dankeschön, alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, 1 Uhr 28 und hier ist Christian. Der Christian ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Schön, dass ich mit dir mal reden kann. Ja. Und zwar will ich dir etwas Schönes erzählen, ja, was ich wahrscheinlich nie wieder erleben werde. Und das habe ich dieses Jahr im Mai. Und zwar am 25. Und zwar war ich dann mit meinem Bruder in London zum Champions-League-Finale. Und ich bin ein großer Bayern-Fan und mein Bruder ist großer Dortmund-Fan. Das ist eine große Sache für Fußballfans, sowas, ne? Ja, das war... und wie kam es dazu, dass ihr... Wahrscheinlich waren die Karten doch heiß umkämpft und sauteuer. Oh, ja. Also wir haben ja die Champions-League lange verfolgt und dann, wo es abzusehen war, dass Dortmund und Bayern das schaffen kann, haben wir uns beworben. Das war so im Halbfinale, wo Bayern gegen Barcelona gespielt hat und Dortmund gegen Madrid. Mhm. Und wir dann schon auch bei eBay geguckt und so, in der Hoffnung, dass irgendwie klappen könnte. Und dann kam dann relativ zeitnah von beiden Clubs, diesen Mitgliedern, die Absage, dass leider keine Karten kriegen würden. Und dann haben wir gesagt, wir müssen trotzdem unbedingt dahin, weil es ja ein deutsches Finale ist und das wahrscheinlich nicht so schnell wieder passieren wird. Hast du gerade gesagt, wir sind Mitglied in beiden Clubs? Also ich bei Bayern und mein Bruder bei Dortmund. Ah, ich verstehe. Genau. Wie pikant. Und wir haben uns bei beiden beworben. Ja, verstehe. Jeder bei seinem. Ja. Und es hatte aber leider nicht geklappt. Und dann haben wir dann bei eBay geguckt, lange und auch anderen Seiten. Mhm. Und bei eBay haben wir dann ihn gefunden, den haben wir dann vorher angeschrieben. Und dort haben wir dann Karten gekriegt. Aber für einen Preis war schon heftig. Also wir komm, sag's. Pro Karte 1800 bezahlt. Boah. Ja, das war schon... Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Christian, ich höre gerade, wir haben auch ein Bild von, ja, genau, von dir. Oder was ist das? Ah, das bist du und dein Bruder. Genau, das bin ich mit meinem Bruder vorm Stadion. Und wir hatten so einen nachgemachten Pokal. Wer bist du denn? In dem schwarzen Trikot. In dem schwarzen Trikot. Ich kann es nicht so genau, ganz genau erkennen, aber... In den Lederhosen. Ja, ja, klar. Ja. Genau. Und wir hatten so einen Pokal mit da und da sind wir den ganzen Tag rumspaziert und wir waren natürlich der Hingucker. Aber das Verrückte ist ja, dass ihr nun beide verschiedenen Vereinen angehört habt. Gibt es dann nicht zwischen euch dann Zoff? Also wir diskutieren angeregt nach Spielen, aber eigentlich gibt es keinen Zoff. Und während des Spiels dann jubelt einmal der eine und einmal der andere. Ja, das Kuriose war ja, wir wussten ja nicht, welche Karten wir kriegen. Ja. Und die ganze Zeit immer gehofft, oh, hoffentlich ist es am Bayern-Block in der Nähe oder mein Bruder hat natürlich gehofft, im Dortmund-Block in der Nähe. Mhm. Und es war natürlich direkt neben Dortmund-Block. Ja. Aber es war nie so, dass ihr euch mal richtig dann irgendwie in die Haare bekommen habt oder gekloppt habt oder irgend sowas. Nee. Das nicht. Also wir waren ja vorm Spiel sowieso total aufgeregt. Ja, ja, ja. Ob das mit den Karten klappt, die hatten wir jetzt zwar schon gekriegt, bevor wir losgefahren sind. Ja, wie wurden die euch dann ausgehändigt? Wie funktionierte das? Die haben sie uns per Post geschickt. Die kamen per Post, ja. Bei dem wir sie ersteigert haben. Ja. Und wir haben uns dann, man weiß ja immer nie, ob das nun Originalkarten sind oder ist immer so eine Sache. Hätte ja auch ein Fake sein können. Ja. Und wir haben uns mit dem aber dann nochmal in Verbindung gesetzt und der war zu der Zeit aber auch in London und mit dem haben wir uns den Abend vorher getroffen. Und das war ein ganz netter junger Mann. Und dann haben wir dann schon vertraut. Aber die Aufregung war bis kurz vorher, bis wir durch dieses Drehkreuz gegangen sind. Das glaube ich. Und es dann grün wurde und wir durchgehen konnten. Da waren wir sehr erleichtert. Aber die Stimmung danach war doch dann ganz komisch. Du warst in der Euphorie und dein Bruder war am Boden zerstört. Ja, also das war, also auch während des Spiels war ja schon, jeder hat für sich gefiebert. Mhm. Und nachdem dann wir gewonnen hatten, ich hatte noch einen Bayern-Fan neben mir. Wir haben natürlich gefreut und wussten überhaupt gar nicht hin mit der Euphorie. Ja, genau. Das wäre doch viel schöner gewesen, wenn du mit dem Bayern irgendwie gefeiert hättest. Aber du hattest ja natürlich deinen Bruder bei dir, den du ja trösten musstest irgendwie. Na, mein Bruder ist dann kurz eine Viertelstunde ein bisschen runtergegangen, ein paar Stufen. Mhm. Und hat mit Dortmund-Fans gequatscht. Hat er ein bisschen geheult? Nö. Nee, das war traurig, aber... Er hat es mit Fassung genommen, weil das Spiel gut war. Ja. Es wäre anders gewesen, wenn Dortmund hoch verloren hätte oder keine Chance hätte. Aber das Spiel war ja spannend. Und dann? Danach? Was habt ihr dann gemacht? Also danach sind wir dann langsam aus dem Stadion raus und haben, die Dortmunder waren ja trotzdem sehr gut gelaunt noch. Mhm. Da habe ich gestaunt. Die waren auch sehr gut drauf. Und haben dann zusammen gefeiert. Ach so, da waren die Dortmunder dann auch, oder dein Bruder war dann auch dabei und hat auch gefeiert und hatte Spaß. Also, ja, gut, also schon dieses ganze Erlebnis war schon, nächsten Tag war er zwar immer noch wieder geknickt auf der Heimfahrt, weil wir dann die ganze Zeit Bayern niedergehört haben. Habt ihr denn da noch geschlafen in London? Ja, wir hatten im Hotel nur eine Nacht. Das muss auch schweineteuer gewesen sein, oder? Das Hotel ging eigentlich. Das war normal. War normal und nicht versifft? Nö. Nö. Erstaunlich. Okay. Es war ein gutes Hotel. Ja. Und es war ein bisschen außerhalb von London. Wir sind eine Viertelstunde mit dem Zug gefahren, ja. Aber das war ja in Ordnung, weil daneben, also in London, war nichts mehr zu kriegen. Für einen Fußballfan wirklich ein grandioses Erlebnis, ne? Kann ja, ich mir also vorstellen. Das war riesig. Vielleicht wirst du es in deinem Leben nie wieder sowas erleben, das kann schon sein. Nee, also man hofft ja, dass man immer noch mal die Chance kriegt. Ja, ja. Weil schon diese Atmosphäre im Stadion, das war schon, auch linksrum, die Dortmund-Fans und Bayern-Fans zusammen, das war schon, wir haben ja viel gesprochen vorher und mit Bayern-Fans und mit Dortmund-Fans und wie das nun ausgehen wird und ja. Das war schon, das Erlebnis war Wahnsinn. Ich stelle jetzt mal eine ganz blöde Frage, die ich fragen darf, weil ich ja kein Fußballfan bin. Dann darf ich sowas fragen. Um es für euch beide einfacher zu machen, könnte man sich nicht gegenseitig überzeugen, dass der eine den anderen rüberholt zu seinem Verein? Das wird schwierig. Nee, ich glaube, das wird unmöglich. Unmöglich. Also mein Bruder probiert es ja immer oder ich auch. Ja. Aber das. Warum bist du denn? Dann frage ich es mal so. Ich kann das auch fragen. Warum bist du denn? Was ist denn an Bayern so toll, dass man da Fan ist? Ah ja, das ist viel. Also bevor ich Fußballfan geworden bin, habe ich oft alle so geguckt und irgendwann haben mich die Bayern dann überzeugt. Aber das ist doch eigentlich ein interessanter Vorgang. Warum kriegt man plötzlich dann so einen Kick für einen Verein? Ja. Manchmal, wenn man gar nicht mal vor Ort wohnt. Wo wohnst du? Ich wohne in der Nähe von Dresden. Siehst du? Also es ist nicht direkt dran. Nee, genau. Ich kenne Leute, die in Bremen wohnen und Bayern-Fans sind. Wie kommt das? Was macht die Faszination aus? Ja, ich denke, es ist generell die Faszination. Fußball, das ist dieser Zusammenhalt. Man geht einfach irgendwann mal mit. Ja gut, aber das haben ja alle Vereine. Ja, eben, das ist... Aber Bayern ist eben besonders... ich kann kaum sagen, aber es hat irgendwas. Es, wir waren zweimal da und man kommt nicht mehr weg davon. Und hast du in deinem Fußballerleben auch schon Leute erlebt, die wirklich mal den Verein gewechselt haben als Fan? Oder ist man Fan fürs Leben dann? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also die ich kenne, die sind schon immer derselbe Verein. So, also das können die mir auch nicht vorstellen, zu wechseln. Nun liegt ja auf Bayern ein großer Schatten, ein böser Schatten. Du weißt, was ich jetzt sagen werde, ne? Ja, genau. Das war auch ein großes Thema. Ne? Ja, das ist ein großes Thema. Was denkt denn der normale Fan über Hoeneß? Das ist schwierig. Da habe ich auch mal... auf einer Seite ist es nicht in Ordnung, was er da gemacht hat. Aber auf der anderen Seite halten wir natürlich alle zu ihm. Ja. Weil er für den Verein viel geleistet hat. Ja, aber es ist ja eine Steuerhinterziehung. Ja, das stimmt. Obwohl, ich sehe es nicht ganz so, so schlimm. Also er zahlt ja, hat ja seine Steuern gezahlt, diese normalen Steuern. Das ist ja das Kapital, was er da an der Börse... Naja, jetzt drehen wir es ein bisschen. Ne? Ich merke schon, du als Bayern-Fan, die ja, Bayern-Fans drehen es irgendwie immer so ein bisschen hin. Ach, so ganz schlimm ist es ja nicht. Wenn irgendeine arme Socke in Deutschland irgendwie ein paar tausend Euro hinterzieht, dann klingelt das Finanzamt und dann ist die Hölle los. Und ja, das stimmt. Also, um 3 Millionen geht es, ne? Glaube ich. Ist eine irre Summe. Man sagt das, man weiß es nicht so. Ja, wenn er in den Knast kommt, was dann? Was dann? Oh, das hoffe ich natürlich nicht. Also, das ist schwierig. Also zur Mitgliederversammlung hat er ja sich geäußert, dass, wenn er verurteilt wird, sich zur Wahl stellt, nochmal, also die Vertrauensfrage stellt. Mhm. Aber ich denke mal, dass er trotzdem gewählt wird. Und ich hoffe ja, dass er... Findest du nicht auch, also ich finde so als Außenstehender, dass der eigentlich hätte zurücktreten müssen. Und ja, das sagen viele. Ja, ja, und erstmal alles, bis alles geklärt ist und dann hätte man eine neue Entscheidung treffen können. Ja, aber diese enge Verbindung zum FC Bayern vom Hoeneß ist schon doch, denke ich, entscheidend. Ja, es ist ja fast wie eine Sekte, wenn man das so mitkriegt. Das kann man eigentlich, also bei allen Fußball kann man schon so sagen. Also aber der da Zusammenhalt ist schon. Ja, aber da ist es ja fast schon mythisch. Das ist ja fast wie ein Gott ist, der mit der gehandelt. Ja. Ja. Er hat eben viel gemacht und hat ja auch nicht nur Schlechtes gemacht. Nee, das ist, soweit ich das mitbekommen habe, schon auch ganz gut. Da ist es nicht in Ordnung für die normalen, also ich als kleiner Bürger. Man kommt ja gar nicht dazu, sowas zu machen. Genau. Was macht denn der kleine Bürger eigentlich vom Beruf? Ich bin Landwirt. Ach, das ist schön. Du bist Landwirt. Ja. Na, das genau. Ist ja doll. Ein ganz junger Landwirt habe ich hier auch selten in der Sendung. Ja, der Beruf ist auch leider nicht mehr so oft oder die Nachfrage ist nicht so hoch. Genau. Jetzt kommt natürlich der Karlauer. Hast du schon eine Frau? Nee. Also. Nee, bei den Arbeitszeiten ist es schwierig. Aber du brauchst da keine Privatsender für? Nee. Hast du denn, arbeitest du auf dem Hof der Eltern oder wie? Nee, LPG, also Agrargesellschaft. Ach so, Dresden, groß. Ja klar. No. Dann seid ihr seid Angestellte dann in einer großen, in der großen Gesellschaft. Genau, no. Ja. No. Ist eine ungewöhnliche Entscheidung, ne, von jungen Karl Landwirt zu werden. Wenn das nicht familiär bedingt ist. Wie kam es denn dazu? Na gut, Tiere hatten wir von zu Hause auch schon. Also Ach so. Das war mir nicht fremd und das war eigentlich relativ zeitig klar, dass ich diesen Beruf ausführen will. Mhm. Draußen und doch, das macht sehr viel Spaß. Ist ein freier Beruf in der Natur. Ja, genau. Aber man muss es mit Überzeugung machen, sonst macht das keinen Spaß. Und das macht es mir immer noch. Lieber Christian, vielen, vielen Dank für deinen Anruf und für die schöne Geschichte. Und auf dass dir irgendwann wieder sowas Tolles passiert. Ja. Domian, kann ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Sehr, sehr gerne. Dafür das hänge ich dann neben mein Fußballautogramm. Ah, dann fühle ich mich aber sehr geehrt, wenn ich neben dem ersten FC Bayern da hänge. Genau. Das ist super. Dann legst du bitte auf und wir melden uns nochmal. No? Danke. Tschüss. Ciao. So, das war Christian, der Bauern, der Landwirt, Bauer, sagt man ja nicht so. Ach, jetzt kommt noch ein Christian. Der ist aber ein kleinen Tick älter, der ist 42. Guten Morgen, Hallo, Christian. Hallo, servus. Hörst du mich? Ja, sehr gut. Hallo, Christian. Hallo, ich bin auch der Christian, 42 bin ich. Genau. So, wir reden über dein Jahr 2013. Ja, mein Jahr hat eigentlich ganz gut angefangen. Mhm. Bis leider im März habe ich dann von einem Tag auf den anderen schlechter gesehen als vorher. Von einem Tag auf den anderen? Ja, und keiner hat gewusst, warum oder wieso. Und ich war dann halt dann Ende April auch nochmal im Krankenhaus, weil ich praktisch dann, die linke Gesichtshälfte war dann plötzlich bei mir taub und man hat den Verdacht gehabt, dass ich einen Schlaganfall vielleicht habe. Ja, ja. Was sich aber auch nicht rausgestellt hat. Und man hat mich dann noch 3 Monate lang untersucht und dann hat man leider festgestellt, dass ich einen Gehirntumor habe. Ach du je. Genau. Und daher die Sehstörung. Ja, weil dieser Tumor, den wo ich habe, der sitzt ziemlich zentral, ist zwischen Hypothalamus und Hirnanhangdrüse und ist praktisch mit dem Sehnerven verbunden. Mhm. Kann man das operieren? Nein. Ist nicht operabel. Also dieser Tumor, den wo ich habe, haben die Ärzte bis jetzt gesagt, ist nicht entfernbar. Was kann man dagegen tun? Ja gut, ich habe halt jetzt praktisch von August, mit Anfang August bis 20. September 29 Bestrahlungen bekommen. Das ist im Endeffekt das Einzige, was man machen kann. Das ist das Einzige, was man machen kann? Ja, weil dieser Tumor, den wo ich habe, das nennt sich, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja. Wie der heißt. Mhm. Aber für den, wo ich habe, gibt es keine Medikamente. Nur Bestrahlung. Und Chemo hilft bei dem auch nicht. Ja. Hat man dir denn noch eine gewisse Hoffnung machen können, dass man eventuell durch die Bestrahlung den Tumor in den Griff bekommt? Oder gar? Ja, das haben sie zwar schon, aber ich glaube da ehrlich gesagt nicht unbedingt dran. Weil ich habe mich im Internet schon schlau gemacht, mit ihm, genau, Astrozytom, so heißt dieser Tumor, den wo ich habe, so heißt er. Und im Internet bei Wikipedia steht halt drin, die Überlebenschance, also da gibt es 5 Jahres Überlebensberichte und so, liegen zwischen 40% und 50%. Also wenn ich halt praktisch Pech habe, kann es halt sein, dass ich in den nächsten Jahren, wenn es blöd läuft, vielleicht auch sterbe. Muss aber auch nicht sein, kann sein. Hat sich dein Zustand denn seither verschlechtert? Mein was? Dein Zustand. Mit dem Sehen zum Beispiel. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch jetzt von 11. Februar, vom 11.11. bis 4.12. eine Reha gehabt. Da ist es mir dann schlechter gegangen, weil was die auf der Reha mit mir machen wollten, hat mir im Endeffekt nicht viel geholfen. Und ich sehe deswegen jetzt auch ein bisschen schlechter als vorher zum Beispiel. Ja. Merkst du das sonst irgendwo? Hast du Einschränkungen im oder am Körper? Also am Körper selber jetzt eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt keine im Kopf nicht permanent Schmerzen oder sonst irgendwas. Merkst du sonst irgendwas, dass dir schlecht ist oder dass du schlapp, erschöpft sehr schnell bist? Ich hab's halt gestern zum Beispiel, habe ich halt was Neues gemerkt, weil ich wollte bei mir in der Wohnung aufräumen. Und das habe ich nicht mehr machen können, weil nach 5 Minuten ist mein Sehen noch schlechter geworden. Ach so. Und vom Körper her ist es mir auch ein bisschen schlechter gegangen. Aber der neuralgische Punkt ist wirklich das Sehen, ne? Ja, weil ich sehe durch diesen Tumor, weil der halt praktisch mit dem Sehnervkreuz praktisch verbunden ist, sehe ich einfach schlechter. Und ich sehe einfach so schlecht. Ich war eben vom Beruf LKW-Fahrer. Ich darf eben nicht mehr Auto fahren, ich darf nicht mehr Rad fahren. Aber kannst du denn noch so, wenn du es groß schaltest, kannst du im PC noch was lesen, im Computer oder groß oder Also ich sehe schon auf meinem Computer, Bildschirm oder so, sehe ich schon auch. Aber es hat auch zum Beispiel jetzt in der Reha Tests gegeben, da wo eben das Gesichtsfeld getestet wird. Ja. Und da ist eben festgestellt worden, da ist dann praktisch in der Mitte von diesem Bildschirm ein kleines Rechteck, da tauchen Buchstaben auf und diese Buchstaben muss ich laut nennen, das ist kein Problem. Und irgendwo auf diesem Computerbildschirm tauchen dann kleine Kreuzchen auf und wenn ich die sehe, muss ich einen Knopf drücken. Ja. Und da ist eben festgestellt worden, dass ich mit dem rechten Auge zum Beispiel diese ganzen Kreuzchen nicht sehe. Also bis zur Mitte von diesem Bildschirm verstehe. Ich sehe nur auf der linken Seite diese Sachen dann. Christian, das ist ja nur auch eine der Hammerdiagnosen, wenn man gesagt bekommt, Sie haben einen Gehirntumor. Wie hast du das denn anfänglich aufgenommen? Ja, ich war eigentlich sehr überrascht, weil bis jetzt habe ich eigentlich immer keine schweren Krankheiten oder so gehabt, gell? War halt überrascht, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie gleich so umgehauen, dass ich jetzt geheult hätte oder sonst irgendwas. Manche haben dann so einen Schock, weil dann plötzlich vielleicht ein Thema vor einem steht, mit dem man vorher sich gar nicht beschäftigt hat, nämlich mit dem Sterben. Naja, klar, also das war mir schon auch klar, also dass ich wahrscheinlich eventuell, vielleicht wenn es blöd läuft, daran sterben könnte, klar. Besteht denn, wenn es gut läuft, die Chance, dass durch die Bestrahlung der Tumor schrumpft? Kann sein, weiß ich aber leider noch nicht, weil ich komme erst am 30. Dezember wieder ins MRT, wo eben praktisch dann nachgeschaut werden soll. Welche Wirkung das hatte, die ganze Bestrahlung? Genau. Lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Ich bin seit 2010 geschieden. Dann ist es ja vielleicht noch schwieriger, so eine Diagnose zu verarbeiten, als wenn man einen Partner hat, den man liebt und mit dem man sich austauschen kann. Nein, also ich nehme es jetzt wirklich nicht so schwer oder was. Und wenn ich da wirklich irgendwann dran vielleicht mal sterben sollte, dann ist es halt so. Aber zum Beispiel meine Eltern und meine Schwester oder Freunde, die wo ich habe, die haben da eher, Schwierigkeiten damit. Ja, ich bin ganz, ganz beeindruckt. Wir haben nur tapfere Menschen hier heute Abend. Die Marita vorhin war schon sehr tapfer und du bist ja nur auch ausgesprochen. Naja, ändern kann ich sowieso nicht. Ja, klar. Wenn ich wirklich dann mal irgendwann dran sterben sollte, dann ist es halt mal so, gell? Nun ist es ja so, dass viele Leute, wenn dann so eine Diagnose kommt, dass sie einen anderen Blick auf ihr Leben haben. Lebst du jetzt, seitdem du das weißt und wo deine Endlichkeit vielleicht mehr fassbar ist, lebst du anders als vorher? Nein, eigentlich nicht, gell? Ich habe also vorher schon sehr gut gelebt und ich war auch glücklich mit meinem Leben, sage ich jetzt mal so. Und bei mir läuft es halt jetzt wahrscheinlich auf Frührente raus. Ja. Gell? Kommst du denn dann finanziell? Das ist ja für viele Leute auch ein großes Problem. Wirst du dann zurechtkommen? Ich denke schon, weil ich kriege ja jetzt zum Beispiel Krankengeld, da komme ich, sage ich mal, so auf 1100 Euro. Und mit der Rente, wenn es wirklich auf Rente rausläuft, werde ich wahrscheinlich auch so aufs gleiche Geld oder vielleicht sogar ein bisschen mehr kommen. Weil ich habe auch eine Versicherung, die wo praktisch für mich da ist, wenn ich meinen Job nicht mehr ausüben kann oder so, dann kriege ich vielleicht auch noch Geld von denen. Das ist ja auch beruhigend. Das ist ja schlimm, wenn man dann noch existenzielle, materielle Ängste haben muss, wenn man schon... Naja, das Problem, was ich halt jetzt sehe, verstehst, ob die halt dann vielleicht auch zahlen wollen, weil mit Versicherungen ist es halt immer so, die suchen halt dann immer Gründe, warum sie nicht zahlen wollten. Ja. Also Christian, das ist in diesem, das ist natürlich ein, dennoch, auch wenn du so locker und cool damit umgehst, ist das natürlich eine schlimme Nachricht gewesen in diesem Jahr, das kann man ja schon so sagen. Ja, klar. Im Jahr 2013. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass die Bestrahlung wirkt Und ich hoffe auch, dass es vielleicht doch irgendwann vielleicht mit mir besser wird oder so. Gell? Genau, es sind 50%, das ist ja doch eine große Zahl auch, Überlebenschance. Und ich würde gerne noch 20, 30 Jahre leben, so ist es nicht, oder auch noch länger. Gell? Da wünsche ich dir das wirklich von ganzem Herzen, dass du 20, 30 oder vielleicht noch länger leben wirst. Ich wünsche dir auch alles Dankeschön. Gute. Ich habe deine Sendung bis jetzt die ganzen Jahre immer sehr, sehr gerne verfolgt. Vielen, vielen Dank, sehr nett von dir. Gell? Christian, von Herzen alles Gute. Euch auch gutes neues Jahr und frohe Weihnachten allen. Dankeschön, ich richte den Kollegen aus. Und vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte. Sehr, sehr gerne, das gebe ich zurück. Alles Christian, klar. Tschüss, ciao. Tschüss. So, wir haben 1.49 Uhr und hier ist der Michael und der Michael ist 46. Guten Morgen, Michael. Moin, Domian. Hallo, Michael. Schön, dass ich mit dir reden darf. Was hat dir denn das Jahr 2013 gebracht? Meine Ex-Frau und mein angeblich bester Kumpel. Wir haben Anfang des Jahres haben wir in den Tankstellen. Ich muss nochmal unterbrechen. Ich habe nicht verstanden. Deine Ex-Frau und? Mein angeblich bester Freund. Dein angeblich bester Freund, ja. Genau, den haben wir Anfang des Jahres kennengelernt in der Tankstelle. Haben auch super mit ihm Party gemacht und alles, mit ihm ausgegangen, haben Unternehmungen gemacht und jetzt ist er, wohnt aber bei meiner Frau. Ich darf meine Kinder nicht sehen, weil ich angeblich Drogen nehme, weil ich jeden Tag besoffen bin und im Knast bin, keine Ahnung. Moment, was ist jetzt passiert? Der angeblich beste Freund ist mit deiner Frau durchgebrannt, oder was? Ja, sie hat sich von mir getrennt, beziehungsweise hat mich rausgeschmissen, jetzt wohne ich alleine. Und du hast diesen angeblich besten Freund erst im Januar kennengelernt? Ja, Anfang des Januar, Februar ungefähr. Und dann hat sie irgendwas zwischen den beiden ergeben. Und seit dem Monat bin ich Single, ich darf meine Kinder nicht sehen. Ich hatte auch vor letzte Woche schon eine Knarre hier, ich wollte das Leben nehmen, aber irgendwie habe ich Schiss davor. Wie alt sind deine Kinder? 21 und 23. 21 und 23? Genau. Wie du darfst deine Kinder nicht sehen? Das sind erwachsene Menschen, die können das doch selbst entscheiden. Ja, ich denke mal, da hat meine Nochfrau und mein angeblich bester Kumpel was mit zu tun. Hast du mit den Kindern denn mal Kontakt aufgenommen? Ja. Und aufgrund dessen, weil ich halt angeblich jeden Tag betrunken bin und Drogen nehme, wollte mit mir nichts zu tun haben. Wie war denn dein Verhältnis früher zu deinen Kindern, bevor dieser Mann aufgetaucht ist? Ach, das war ein super Verhältnis. Wir haben zusammen Sport gemacht, wir sind zusammen zum Stadion gefahren und alles. Wir haben alles zusammen gemacht. Ich war ja nicht nur Vater, ich war ja auch Freund und Kumpel für die beiden. Ja, hör mal, was ist denn da los? Wenn die so ein gutes Verhältnis mit dir, zu dir hatten, und das sind erwachsene Menschen, dann wieso lassen die sich denn dazu quatschen von dem neuen Lover ihrer Mutter? Dummel, ich weiß es leider nicht, wirklich nicht. Das ist keine Ahnung. Als Kind geht man dann doch zu dem Vater und guckt, stimmt das? Bist du besoffen? Nimmst du Drogen? Haben die dich immer besucht seitdem? Einmal, ja sicher. Und wie war da die Stimmung? Gedrückt, ganz ehrlich gedrückt, weil die wussten nicht, wie sie mit mir reden sollten. Ich wusste nicht, wie ich mit ihnen reden sollte. Keine Ahnung, hängt voll meine Frau und mein angeblich bester Freund zusammen. Das ist, weiß ich nicht. Hör mal, lass mal diese Bezeichnung bester Freund. Man ist nicht bester Freund innerhalb von 3 Monaten. Das gibt's nicht. Nein, ich sagte ganz ehrlich, ich war auch bereit dazu, den Mann um die Ecke zu bringen. Aber da habe ich mir gedacht, nee, das kannst du den Kindern nicht antun. Nee, das kannst du dir auch nicht antun und das ist auch nicht die Lösung des Problems. Das wäre ja noch schöner. Dann sitzt du im Knast und dann ist dein ganzes Leben völlig dahin. Nee. So, da lässt du mal die Hände von. Das Problem ist halt, egal ob Tag oder Nacht, ich die Kinder nicht aus dem Kopf, aus dem Sinn. Weihnachten ist das erste Mal, dass ich nicht sehe, wie die Augen leuchten, wie die Geschenke auspacken. Ja. Ich sage auch ganz ehrlich, ich habe Angst vor Weihnachten. Der Kollege hat angeboten, ich kann mit ihm aufs Sauf zu gehen, aber das kann es auch nicht sein. Was hat der Kollege angeboten? Du kannst mit ihm? Auf Sauftour gehen, ne? Das ist, ich dachte, er hätte dich eingeladen zu sich nach Hause, zu seiner Familie. Nee. Du hast gerade gesagt, dass deine Frau hat dich rausgeschmissen aus der gemeinsamen Wohnung? Ja. Wie kann sie das? Das ist eure gemeinsame Wohnung. Ja, weil ich meine Frau dann immer vorgeworfen habe, dass ich was merke. du kannst es ruhig sagen, ich bin blöd oder was oder bescheuert, aber ich habe das irgendwie gemerkt, dass da was ist. Immer wenn ich. Nochmal, ich verstehe dich so schlecht. Warum hat deine Frau dich rausgeschmissen? Weil ich vorgeworfen habe, dass sie was mit ihm hat. Du kannst es sagen, ich bin blöd, aber bescheuert, ich habe das irgendwie gemerkt, dass da was ist. Ja, gut, auch wenn du es ihr vorwirfst, aber wieso kann sie dich denn aus der Wohnung schmeißen? Weil die Stimmung so unerträglich war. Letztes Jahr Weihnachten war sie in der Küche, ich im Wohnzimmer und andersrum. Wir haben nicht mehr zusammen geredet, wir haben nichts unternommen, gar nichts. Also war die Ehe sowieso nicht so dolle? Ja, also seitdem er im Leben getreten ist. Ach so. Und im Januar ist es dann richtig eskaliert und weiß nicht, immer wenn ich dazugekommen bin, haben wir geflüstert und getuschelt und dann, Wie lange seid ihr verheiratet? 23 Jahre. Hat sie schon mal sowas gemacht? Ist sie schon mal irgendwie ausgeschert? Sie ist schon öfter fremdgegangen. Ach so. Mein Jüngster ist ein Kuckuckskind, aber ich habe immer gesagt, das ist scheißegal, Hauptsache gesund. Weiß er das, der Jüngste? Nein, das weiß er nicht. Du bist der Vater. Richtig. Ich habe auch Angst, ihm das zu erzählen, weil er super sensibel ist. Mhm. Ich habe dann Angst, dass er sich das antut, weiß ich nicht. Verstehe. Hast du dir denn dann schnell wie hast du dann eine Unterkunft so schnell gefunden? Ich habe in den Zeitungen geguckt und ich habe auch durch vor Arbeit die ganzen Kollegen Bescheid gesagt, habe denen das erklärt. Die haben es auch alle gemerkt und haben gesagt, auf, hier ist eine Wohnungsgesellschaft, mhm. Die haben eine Wohnung frei. Mhm. Hab denen das erklärt und dann haben die Wohnung renoviert und dann bin ich auch ein Monat später eingezogen. Aber im Beruf gehst du noch nach? Nein, ich habe mehrere Bandscheibenvorfälle. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr Möbelpacker. Hm. Ich habe jetzt mehrere Bandscheibenvorfälle, ich darf nicht mehr. Ach so, das heißt, du sitzt mit deinem ganzen Elend hier so den ganzen Tag zu Hause? Ja, klar. Ach du je. Das tut mir wirklich leid für dich, Michael. Und dann vor Weihnachten ist das natürlich heftig, das ist mir schon klar. Ja, ich sage, ich habe letzte Woche noch eine Knarre gehabt, ich war am Überlegen, habe mir einen getrunken, habe überlegt, einfach abdrücken. Aber da kam die Angst war größer wie der Wille, keine Ahnung, was ist. Wir werden mal jetzt noch in Ruhe gleich ein bisschen überlegen, wie wir dir helfen können. Die Knarre ist nun wirklich nicht die Lösung. Trinkst du auch jetzt vermehrt, seitdem du weg bist? Ganz ehrlich, jeden dritten Abend. Ja, siehst du, das ist auch nicht gut. Dann machst du dich auch kaputt mit. Ja, weißt du, ich habe keine Lust mehr rauszugehen. Michael, wir überlegen jetzt mal ein bisschen. Ich finde, irgendwie müssen wir dir zumindest einen Rat geben, dass wir dir etwas unter die Arme helfen. Ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich nochmal und dann beraten wir mal im Hintergrund, was für gute Tipps wir dir noch geben können, damit du so ein bisschen stabiler wirst für die nächste Zeit, okay? Alles klar, Dominik, so, danke. Dann legst du bitte auf und alles Gute von Herzen und komm gut durch die Zeit. Alles klar. Wir melden uns gleich. Tschüss. Tschüss, ja. Und hier ist Angelika und Angelika ist 58. Guten Morgen, Angelika. Ja, guten Morgen, Domian. So, ich habe schon ein paar Mal angerufen, auch von Teneriffa aus. Und mein Jahr war so richtig beschisse. Also ich habe in Teneriffa ein Lokal, also mit Wohnung, und habe das dann vermietet und habe innerhalb von einem Jahr so viel Glück gehabt, dass ich einmal Spanier drin gehabt habe, die mir eine Rechnung von 15.000 macht und anschließend einheimische Konstanzer, die dem gefolgt sind. So, und das hatte die Konsequenz für mich. Moment, das heißt, die schulden dir so und so viel, wie viel insgesamt? Genau, ja. Genau. Also insgesamt die Spanier und die Deutsche 25.000 Euro. Für was? Für was haben die das? Für die Miete des Lokals, Strom, Ach so, du betreibst das nicht selbst, das Lokal? Nein, ich habe es vermietet. Ah, jetzt verstehe ich, das habe ich gerade nicht kapiert. So, also zum Beispiel 4.000 Euro Stromrechnung und wenn man die nicht bezahlt wird, und Nelco schaltet den Strom nicht an. Natürlich. So, und ich hatte in Konstanz eine Drei-Zimmer-Wohnung, weil meine Eltern sehr krank waren, also mein Vater, und die musste ich dann aufgrund dessen, musste ich die kündigen, weil ich selber die Miete nicht bezahlen konnte. Ach du lieber Gott. Und musste also im Juni, also alles in einen Container, ich habe Gott sei Dank bei jemandem gewohnt, wo ein Container zur Verfügung war im Hof, meine ganze Sache in Container packe und habe dann im Garten geschlafen. Also die ganze Existenz zusammengebrochen? Die ganze Existenz von mir. Besteht denn die Hoffnung, dass die Schulden dir bezahlt werden? Weiß ich nicht, das muss ich sehen, wenn ich jetzt zurückkomme nach Teneriffa. Also mein Container ist jetzt am 15. dort. Ich selber habe hier in Konstanz einen Weihnachtsmarkt und wenn der seit 25 Jahren Glühwein stand und wenn der denn zu Ende ist, dann gehe ich auch nach Teneriffa. Das ist aber ein stressiges Leben. Vom Container, Glühweinstand, aber der Laden existiert noch, das Lokal. Ja, ja. Ein sehr schönes Lokal. Also wirklich, jeder denkt, ich bin reich, aber hinter der Kulisse sieht es anders aus. Aber warum betreibst du bist ja eine Geschäftsführerin, warum betreibst du den Laden nicht selbst? Ja, weil ich damals, das ist wieder eine andere Geschichte, das übersteigt das Ding, da hatte ich so Liebeskummer, ich musste weg von Teneriffa. Ach so. Und habe den einfach vermietet, oder? Und als ich in Teneriffa war, habe ich dich auch mal angerufen, da ging es mir so, also ich muss sagen, 14. September Geburtstag, habe ich meinen Selbstmord geplant gehabt. Also jeder wollte nur noch Geld von mir, ich habe nicht mehr ein noch ausgewusst. Jeder Brief, jeder Anruf, alles war nur noch Geld. Was wirst du jetzt in Teneriffa machen, wenn du zurück bist? So, ich werde muss ich mir erst ein bisschen fangen vom Weihnachtsmarkt, ist sehr stressig, das ist klar, und dann werde ich mein Lokal wieder selber betreiben. Achso, das ist der Plan, ja. Ja, das ist mein Plan, ja. Mensch, Angelika. Und dass ich erst, ja? Ja, bitte? Dass ich erst erkennen musste, dass ich mein Lokal im Sommer fast verloren hätte, dass ich weiß, dass ich dorthin gehöre. Angelika, die Sendung ist gleich rum, aber du hast es ja noch kompakt erzählen können und ich wünsche dir wirklich sehr, sehr viel Glück, dass du Fuß fasst wieder auf der Insel und dass das mit dem Lokal dann alles gut läuft. Viel, viel Glück und viel Erfolg wünsche ich dir. Schöne Weihnachten Dankeschön. Und schönes neues Jahr. Dir auch, alles Gute. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Moritz Güldenring. Morgen sind wir auch wieder da, freie Themennacht, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir da, Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.